Ein schöner Garten macht viel Arbeit. Was muss man in einem Garten alles tun, um ihn zu pflegen? Hören Sie zu. Wenn man ein Beet neu macht, sagt man dazu: Ein Beet anlegen. Danach kann man Pflanzen hineinsetzen, also das Beet bepflanzen. Dazu gibt man Erde in das Beet. Nach ein paar Wochen muss man die Erde auch wieder locker machen, also die Erde umgraben. Mit der Zeit wachsen im Beet nicht nur Blumen, sondern auch Unkraut, das man entfernen muss. Also? Man muss das Unkraut jäten. Wenn man mehrere Büsche nebeneinander setzt, um eine Grenze um den Garten zu ziehen, sagt man dazu: Eine Hecke pflanzen. Büsche können aber auch einzeln stehen. Damit sie nicht zu groß werden und schön blühen, soll man Büsche zuschneiden. Und der Rasen? Auch den muss man regelmäßig schneiden. Das heißt, den Rasen mähen. Ob bei so viel Arbeit auch noch Zeit bleibt, den Garten zu genießen? Wiederholen Sie diese Ausdrücke doch gleich in Ihrem Begleitheft in Übung 8.